Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 2 Uhr mit Ronald Lessig. Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses ein weiteres Flugobjekt abgeschossen. Es sei vor der Küste des Bundesstaates Alaska unterwegs gewesen. Aus Washington, Arne Bartram. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates Kirby hat gesagt, das Objekt am Himmel sei ungefähr so groß wie ein Kleinwagen gewesen und in etwa 12.000 Metern Höhe geflogen. Es sei ein Sicherheitsrisiko für Flugzeuge in der Region gewesen. Deshalb habe Präsident Biden entschieden, es abschießen zu lassen. Was genau das Objekt war und woher es kam, ist noch unklar, hat Kirby gesagt. Letzte Woche war ein mutmaßlicher Spionageballon aus China über den USA entdeckt und abgeschossen worden. Die Schweiz hat nun auch Spanien die Weitergabe von Waffen an die Ukraine untersagt. Die Bundesregierung in Bern lehnte einen Antrag aus Madrid ab. Zur Begründung verwies sie auf die Neutralität des Landes. Spanien wollte der Ukraine Flugabwehrgeschütze aus Schweizer Produktion überlassen. Zuvor hatte Bern schon ähnliche Wünsche anderer NATO-Länder abgewiesen. Vor dem Flüchtlingsgipfel in der kommenden Woche fordert Bayern, dass die Hilfen des Bundes für die Länder auf 8 Milliarden Euro verdreifacht werden. Landesinnenminister Herrmann begründete das im Redaktionsnetzwerk Deutschland mit steigenden Flüchtlingszahlen. Viele Kommunen hatten sich in einem Brandbrief an Kanzler Scholz gewandt. Sie beklagen immer mehr Probleme bei der Versorgung der Migranten. In Syrien sind nach UN-Schätzungen durch das Erdbeben mehr als 5 Millionen Menschen obdachlos geworden. Inzwischen trafen dort auch erste Hilfslieferungen ein. Die türkischen Behörden ließen Zeltstädte für Obdachlose errichten. Die Zahl der Toten hat sich unterdessen auf 23.000 erhöht. Der Korruptionsskandal im EU-Parlament weitet sich aus. 2 weitere Abgeordnete wurden festgenommen. Es handelt sich um die Sozialdemokraten Cosolino aus Italien und Tarabella aus Belgien. Sie sollen von Drittstaaten Geld angenommen haben. Beide beteuern ihre Unschuld. Im Dezember war schon die damalige Vizepräsidentin des Europaparlaments Kai Li festgenommen worden. Bei der Bundeswehr kann jede 6. Stelle nicht mehr besetzt werden. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich auf eine Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Demnach waren im vergangenen Jahr rund 27.000 Stellen offen. Das sei der höchste Wert seit dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011. Als Grund wird Bewerbermangel genannt. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Schalke und Wolfsburg unentschieden getrennt. Die Partie endete 0:0. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht teils trüb, teils klar, von der Ostsee bis zur Lausitz etwas Regen, in Sachsen Glätte, +6 bis -10 Grad. Am Tage im Süden von Baden-Württemberg und Bayern sonnig, sonst bedeckt oder Nebel, im Osten leichter Regen, 1 bis 10 Grad. Die Zeit, es ist 2:03 Uhr. Wir haben hier nur 3 Sperrungen für euch. Ansonsten sieht's ganz gut aus. Fangen wir an mit der Sperrung auf der A7, Würzburg Richtung Fulda, zwischen Bad Brückenau-Wildflecken und Bad Brückenau-Volkers. Dann die Sperrung auf der A7 Hamburg-Flensburg. Der Elbtunnel ist da in beiden Richtungen wegen der Nachtbaustelle vorübergehend gesperrt. Und die Sperrung auf der A542 Langenfeld Richtung Monheim, zwischen Reusrad und Kreuz Monheim Süd. Und die gilt sogar bis Montag früh wegen Bauarbeiten. Kommt ansonsten gut durch. Die junge Nacht. Der ARD. Hallo, Sabine Lebeck hier. Ein Hufflepuff durch und durch. Das, was in 8 Minuten kommt, ist jetzt aber nicht nur was für Hufflepuffs, yay, sondern auch was für Gryffindors, für Slytherins und für Ravenclaws. Es geht natürlich um das neue Harry Potter Spiel, das jetzt raus ist. Ey, ich kack ab, ich habe mich so darauf gefreut. Alle reden drüber, alle wollen es. Was es kann, das hört ihr gleich. Wir sollten alle bereit sein, wenn es soweit ist. So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open, always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces, I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm doing the safe. This ain't another wasted love. My emotions

my fitness on looking buff and all my people with my trust. Holding down for my city, if they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me, work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Jahrelang wollten wir auch an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei lernen. Und jetzt geht es endlich. Richtig gut. Das Spiel Hogwarts Legacy ist endlich draußen. Für PC, für PlayStation 5 und Xbox Series X. Tobi Winke aus dem Jungen Nacht-Team hat das Game schon gezockt. Ich bin auch ganz, ganz neidisch. Erklär aber erstmal, wie das Spiel überhaupt so abläuft. Es ist ein Open-World-Game, in dem wir Hogwarts komplett frei erkunden können. Wir spielen alleine und erschaffen uns unseren eigenen Charakter. Hexe, Zauberer, divers, ganz wie wir wollen. Und auch unser Haus können wir uns aussuchen. Okay, also ich so als Hufflepuff-Verliebte kann dann auch so die Welt retten. Ja, so sieht's aber aus. Ich habe mich zum Beispiel für Gryffindor entschieden und mich etwas seltsam gefühlt, dass ich Freunde von Slytherin hatte. Aber anscheinend war das damals in Hogwarts wohl so, vor 100 Jahren. Das passiert nämlich da, 100 Jahre vor den Geschichten von Harry Potter und seinen Freunden. Wir treffen aber zumindest ein paar bekannte Figuren. Zum Beispiel den fast kopflosen Nick, Peeves, die fette Dame am Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Also es ist so ein bisschen nach Hause kommen für Potterheads. Oh mein Gott, ja, das hört sich für mich auch schon nach so richtig schöner Nostalgie an. Ist es auch so? Also warst du mit dem Spiel und der Nostalgie zufrieden? Ey, absolut. Also die ersten Stunden war ich nur damit beschäftigt, durch Hogwarts zu laufen, Rätsel zu lösen, Sachen zu suchen. Und auch wenn manche Aufgaben so das Gaming-Rad nicht neu erfinden, habe ich mich stundenlang nie gelangweilt. Technisch ist es zwar nicht perfekt, gerade PC-Nutzer, die melden gerade Probleme, aber die Atmosphäre und eben dieses Gefühl, endlich selbst in Hogwarts zu sein, ist wirklich unfassbar. Hogwarts Legacy ist draußen. Ein Spiel, auf das super, super viele schon lange gewartet haben, ich auch. Und die unter euch, die eine Switch haben, so wie ich zum Beispiel auch, die müssen leider noch ein bisschen länger warten. Dafür soll Hogwarts Legacy erst im Juli rauskommen. Peter Fox, Zukunft Pink. Alle mal schwarz, ich seh Zukunft Pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind, mein Kind. Mhm. Tote sit auf. Rolle vor im Transitpod. Die Sonne scheint auf die Blocks. Hab meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Alle Almans können die Moves. Oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß doch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß, Reggae. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people. Yeah, Frauen holen die Welt. Seh die Zukunft pink. Zukunft pink. Alles gut, mein Kind. Ja, alles gut, mein Kind. Alle mal schwarz, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du achten. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Wünsch Pink mir und dazu ein Drink. Eis, Pink, Grapefruit und Gin. Eis, Pink, Grapefruit und Gin. Eis, Pink, Grapefruit und Gin. Yeah, yeah. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalt und arschweit weg. hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht bissige Wauwaus. Fieber und lassen die Sau raus. Gib billige Buden in Downtown. Ich mal Smileys auf den Weg, denn ich mag, was ich seh. Der Himmel ist immer noch blau, meine Süßen, Future is now. Alle mal schwarz, ich seh Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du erfinden. Oh ja, ich seh Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du erfinden. Oh ja, ich seh Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Wünsch Pink Mirror und dazu ein Drink. Vorsicht, wir haben eine Warnmeldung für euch. Es ist ein Falschfahrer unterwegs auf der A67 Mönchhof-Dreieck Darmstadt zwischen Mönchhof-Dreieck und Büttelborn. Da kommt euch ein Auto entgegen. Fahrt da bitte äußerst rechts, überholt auch bitte nicht. Auf der A67 Mönchhof-Dreieck Darmstadt zwischen Mönchhof-Dreieck und Büttelborn. Da ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht da in beiden Richtungen. Wir geben euch Bescheid, wenn die Gefahr vorüber ist. Die junge Nacht mit Sabine Liebeck. This is all we got. Remember the revolution in our minds. This is all we got. Lock me out of this life institution. I am angry and high on illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, but I'm just a human. Oh. Try to fool yourself till you believe it. That you're better off numb and not feeling. But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh, we don't need to say we're sorry. We don't need to worship heaven soft. We don't need to say we're sorry. So where's the love? Lock me out of this life institution, no. Trying my best, but I'm just a human, oh. We don't need to say we're sorry. We don't need to say we're sorry. This is all we got. Dreaming about a revolution. zu erraten, ob ihr gerade von der Party zurück nach Hause unterwegs seid oder vielleicht zur nächsten Party unterwegs seid oder vielleicht gerade aufsteht zur Arbeit. Wie auch immer, es ist per Definition hier schon früher morgen um 20 nach 2, also können wir den Rat von Malik Harris ruhig befolgen. Ich schreibe mir jeden Morgen so 3 Sachen auf, für die ich dankbar bin. Und das, ey, ohne Witz, das klingt nach nichts, aber das macht so viel mit der Art, wie du einfach so durch den Alltag gehst, wie du so den Blick für die kleinen Dinge nicht verlierst. Und dementsprechend, das ist was, was mir super, super viel Kraft gibt. Ist ein schönes Ritual, so am Morgen. Falls ihr gerade aber eher gedacht habt, hä? Wer war denn nochmal dieser Malik Harris? Das war er hier. We used to be the rock stars. We never thought of no harm until this thing we call life stopped leaving. Er singt also nicht nur herzzerreißend schön, sondern kennt auch Tipps für unsere Mental Health. Das ist ein neuer Song für euch namens Dreamer hier in der jungen Nacht. I'm pretty sure I can take it. Pretty sure I'ma make it out alive. Yeah, I think I'm gonna be fine. I don't need no admiration. There is no one to make me doubt this time. Nah, my only foe's in my mind. Crazy, believing things inside of me better be numb, or maybe I'm scared of being what I should've never become. I'm aiming to get you out of my mind, however it's done. Away from things that I would have never outrun. Cause lately, I came to think of all I could ever become. If merely, I get you out of my mind, however it's done. Try to break it back all you want, but I'ma take this on, I know. I'm not afraid to be a dreamer. I'm not afraid to be a dreamer. Try to break it back all you want. Looking in my mind, seeking for explanations. While my sneaking thoughts try to fake me out inside. Finally my enemies are behind. Not afraid of yeah. So watch me breaking away from things that I would've never outrun. Cause lately I came to think of all I could ever become. If merely I get you out of my mind or wherever it's done. Try to break it back all you want, but I'ma take. Eine Warnmeldung für euch. Vorsicht, es ist noch ein Falschfahrer unterwegs und zwar auf der A66 Frankfurt-Fulda zwischen Hanau-West und Gelnhausen-Ost. Da kommt euch ein Auto entgegen. Auch da bitte äußerst rechts fahren und nicht überholen. Ich wiederhole es nochmal. Auf der A66 Frankfurt-Fulda zwischen Hanau-West und Gelnhausen-Ost. Da ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und auch der Falschfahrer auf der A67 ist noch unterwegs. Mönchhof-Dreieck-Darmstadt zwischen Mönchhof-Dreieck und Büttelborn. Auch da weiterhin nicht überholen und vorsichtig fahren. Die junge Nacht der ARD. Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you. So hypnotic, thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk, all the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. To fight it, but you're so magnetic, magnetic. Got one love. trick. Devil eyes telling me, come and get it. I'll have you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Oh, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Girl, tonight you're the prey, I'm the hunter. Take you here, take you there, take you under. Imagine me whispering in your ear that I wanna take off all your clothes and put something on ya. Wir checken also die Straßenlage für euch. Da haben wir mal noch die zwei Warnmeldungen für euch. Es sind zwei Falschfahrer unterwegs. Einmal auf der A66 Frankfurt-Fulda zwischen Hanau-West und Gelnhausen-Ost. Da kommt euch ein Auto entgegen. Ich wiederhole es nochmal. A66 Frankfurt-Fulda zwischen Hanau-West und Gelnhausen-Ost. Da kommt euch ein Auto entgegen. Vorsicht da in beiden Richtungen. Und noch ein Falschfahrer auf der A67 Mönchhof-Dreieck-Darmstadt zwischen Mönchhof-Dreieck und Büttelborn. Auch da bitte äußerst rechts fahren, nicht überholen. A67 Mönchhof-Dreieck Düsseldorf. Oh, da kommt gerade die Meldung rein, der ist weg. Vergesst es einfach, der auf der A67, der Falschfahrer, der ist schon wieder weg. Da könnt ihr wieder vorsichtig fahren. Aber Vorsicht ist immer noch auf der A66 Frankfurt-Fulda geboten. Da haben wir auch eine Sperrung in der Nähe. A7 Würzburg Richtung Fulda ist zwischen Bad Brückenau Wildflecken und Bad Brückenau Volkers gesperrt. Und noch eine Sperrung auf der A542 Langenfeld Richtung Monheim zwischen Reusrath und Kreuz Monheim Süd. Da gibt es Bauarbeiten und die Strecke ist bis Montag früh gesperrt. Kommt gut und sicher an. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live Haus in Köln. Chicken Wings, Popcorn oder Cola, das sind so ja, klassische Sachen, die einige von euch gerade zu Hause horten, und zwar für den Super Bowl. Der ist ja schon übernächste Nacht und auch wenn es schon so bald ist, sind immer noch ein paar sehr, sehr wichtige Fragen nicht geklärt. Zum Beispiel, wie wird denn jetzt eigentlich die Halftime-Show von Rihanna? Wie wird die aussehen? Ja, keine Ahnung. Was da jetzt aber für krasse Infos bei einer Pressekonferenz dazu rausgekommen sind, das hört ihr hier in 5 Minuten. Vielleicht war ein bisschen Ironie dabei. Ich bin Sabine Lebeck. Hallo. I try to push away. the scene. I thought that we were evergreen, like a never-ending dream. Never been on the TV, sketch me up for your CV. Out of your mind, out of your mind. Never been so uneasy, jealousy got me freaky. Out of my mind. So I get high like Colorado. I'm losing sleep all by myself. I'm wide awake and I just wonder how you put my heart back on the shelf. Well, I'ma be a loner now. Never been on the TV, sketch me up for your CV. Out of your mind, out of your mind. Never been so uneasy, jealousy got me freaky. Out of my mind. So I get high like Colorado. We had it all, but what do I know? I try to push away the sorrow, but too late, it's too late. I try to mine. Drowning in my sofa with my bloodshot red eyes. Riding. Haben sich die letzten Jahre so angehört. Bitte, bitte mach weiter Musik, Rihanna. Der Bitte ist sie ja letztes Jahr nachgegangen, hat zwei neue Songs released und sogar angekündigt, dass sie bei der Super Bowl Halftime Show jetzt auftreten wird. Das ist ja schon übernächste Nacht und trotzdem gibt es immer noch keine Details. Was genau Rihanna da jetzt eigentlich so treibt? Bringt sie uns da ihre neue Musik noch mal was näher? Singt sie alte Songs? Wie wird die Bühne aussehen? Etc. So viele Fragen. Dazu hat Rihanna jetzt aber endlich mal eine Pressekonferenz gegeben. Selina Pegel aus dem Junge Nacht-Team hat sich die angeguckt. Selina, wir spekulieren ja schon seit Ewigkeiten, ne? Was wissen wir denn jetzt? Also haben wir denn alle Infos von Rihanna dazu jetzt bekommen? Also um mich herum hat sie es meiner Meinung nach noch schlimmer gemacht. Ich spekuliere noch mehr. Wir wissen nach dieser PK weder, mit wem sie auftreten wird, noch welche Songs sie performen wird. Wir wissen quasi immer noch nichts. Hä, aber wie geht das? Also was hat sie denn da auf der Pressekonferenz gemacht? Da gesessen, geschwiegen und nur geguckt oder was? Ja, also geredet hat sie schon, aber halt nicht über das, was wir hören wollten. Mhm. Sie sprach zum Beispiel über ihr Leben als Mutter oder über ihre Heimat Barbados. Zum Super Bowl hat sie als einziges Detail verraten, dass die Show 13 Minuten lang gehen wird, also quasi wie immer. Wow. Und dass es für sie super schwierig war, sich zu entscheiden, welche Songs sie in dieses enge Zeitfenster reinquetscht. The setlist was the biggest challenge. Ja, für uns ist es auch eine big challenge. Rihanna hat hier eine fette Pressekonferenz zu ihrem Super Bowl Auftritt gegeben. Da ging es um alles Mögliche, nur nicht über die Details zu ihrem Auftritt. I heard Jesus lost his mind on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he'd probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. Barefoot on the pavement, he was never complacent. Held his ground for the town and the statement. Never backs out of the arrangement. Speaks out to the whole crowd when he saves them. But he was the one that needed saving. Now he's low-key crushed on the inside. He gave his all and now he's breaking. You can see it in his eyes. I heard Jesus lost his mind on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he probably knocked his lights out. Guess a little. in the deep end. White lines never dried, no tears. He says no more, now he says no less. And the people wanna know where he goes next. Mind of a saint, so he knows best. But he don't sleep, now he don't rest. I heard Jesus lost his mind on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he probably knocked his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. It's a little messy in heaven. The Young and Nat. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk up to the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. It had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What you know about rocking a wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Popping tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Granddad's clothes, I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? Die junge Nacht mit Sabine Liebeck. The word is bringing me down, and I'm still trying to figure it out. klar, ne, dass der britische DJ Joel Corey ausgerechnet einen Song über Körperteile irgendwann mal rausbringt. Er ist ja selbst Fitnesstrainer, der hat auch so Fitness-Playlists, er gibt dann auch Kurse. Also er achtet ganz, ganz dolle auf seinen Körper. Und in dem Interview hat er mir sogar mal erzählt, dass er auch immer auf Tour sein Sportprogramm durchzieht. Also wirklich, egal ob er jetzt irgendwie in Dubai ist oder in den USA oder wo auch immer, der plant sich dafür dann jeden Tag Zeit ein, so 20 bis 40 Minuten. Das ist krass diszipliniert. Könnte ich nicht. Joel Corey schon. Also lassen wir ihn hier mal seinen Song über Körperteile. Das erfreut ihn, das erfreut uns. Das ist er mit MNEK und Head and Heart. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, tells me to stop, but my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. Cause my heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes Die junge Nacht. I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind. And I hope that you'd follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold. There, your hands in my hair, finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Come to mama. I get what I want when I want, and I get it how I want. Junge Nacht mit Sabine Liebeck. Call the ladies out there. Dance and tell. Swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch that he knows. I know. wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. It's the gang still called. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All the girls in here, if you're feeling thirsty.